Erster, steh auf, sei hell. Dein Licht ist da. Jahwes Glanz scheint über dir. Zweiter, Dunkel ist auf der Erde. Die Menschen leben im Dunkel. Aber Jahwe leuchtet über dir. Sein Glanz ist über dir zu sehen. Dritter, die Völker kommen zu deinem Licht. Könige kommen zu deinem Glanz. Vierte, schau dich um und sieh. Alle kommen zu dir. Deine Söhne kommen von weit her. Deine Töchter trägt man herbei. Fünfter, dann wirst du es sehen und dich freuen. Dein Herz wird froh sein. Reichtum vom Meer kommt zu dir. Die Schätze der Völker kommen zu dir. Sechster, viele Kamele kommen zu dir. Kamele aus Midian und Eva. Alle kommen aus Saba. Sie bringen Gold und Weihrauch. Sie erzählen von Jahwes Taten. Siebter, alle Tiere von Kedar kommen zu dir. Die Widder der Nabatäer dienen dir. Sie kommen als Opfer auf meinen Altar. Ich mache meinen Tempel schön. Achter, wer sind diese, die wie Wolken fliegen? Sie sind wie Tauben, die heimfliegen. Neunter, die Inseln warten auf mich. Schiffe aus Tarsis fahren zuerst. Sie bringen deine Söhne heim. Sie bringen Silber und Gold der Völker. Das ist für Jahwe, deinen Gott. Er macht dich groß. Zehnter, Fremde bauen deine Mauern. Ihre Könige dienen dir. Ich war zornig und schlug dich. Aber jetzt habe ich Mitleid mit dir. Elfter, deine Tore sind Tag und Nacht offen. Man bringt Schätze der Völker herein. Ihre Könige führen sie an. Zwölfter, Völker, die dir nicht dienen, gehen unter. Diese Völker werden leer sein. Dreizehnter, schöne Bäume vom Libanon kommen zu dir. Zypressen, Ulmen und Buchsbäume. Sie machen meinen heiligen Ort schön. Sie ehren den Ort, wo ich stehe. Vierzehnter, die Söhne deiner Feinde kommen zu dir. Sie beugen sich vor dir. Alle, die schlecht über dich sprachen, werfen sich nieder. Sie nennen dich Stadt Jahwes. Sie nennen dich Zion des heiligen Israels. Fünfzehnter, du warst verlassen und gehasst. Niemand ging an dir vorbei. Ich mache dich für immer stolz. Du wirst Freude sein für alle Zeiten. Sechzehnter, du bekommst Hilfe von den Völkern. Könige helfen dir. Du sollst wissen, ich, Jahwe, rette dich. Ich bin der starke Jakobs, der dich befreit. Siebzehnter, statt Bronze bringe ich Gold. Statt Eisen bringe ich Silber. Statt Holz bringe ich Bronze. Statt Steine bringe ich Eisen. Ich gebe deinen Herrschern Frieden. Ich gebe deinen Führern, was richtig ist. Achtzehnter, man hört nicht mehr von Gewalt in deinem Land. Keine Zerstörung mehr in deinem Gebiet. Du nennst deine Mauern Heil. Deine Tore nennst du Ruhm. Neunzehnter, die Sonne ist nicht mehr dein Licht am Tag. Der Mond leuchtet dir nicht mehr in der Nacht. Jahwe ist dein ewiges Licht. Dein Gott macht dich groß. Zwanzigster, deine Sonne geht nicht mehr unter. Dein Mond wird nicht kleiner. Jahwe ist dein ewiges Licht. Deine Trauer ist vorbei. 21. Dein Volk wird gut sein. Sie werden das Land für immer besitzen. Sie sind wie Pflanzen, die ich pflanzte. Sie sind mein Werk. Ich mache mich durch sie groß. 22. Der Kleinste wird sehr viele Menschen haben. Der Schwächste wird ein starkes Volk. Ich, Jahwe, mache das schnell, wenn die Zeit kommt.